B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Guten Tag. Sind Sie arbeitslos? Guten Tag. Sind Sie arbeitslos? Wie bitte? Nein, ich bin nicht arbeitslos. Wie bitte? Nein, ich bin nicht arbeitslos. Was sind Sie denn von Beruf? Was sind Sie denn von Beruf? Ich bin Arzt, Augenarzt. Ich bin Arzt, Augenarzt. Und wo arbeiten Sie? Im Krankenhaus? Und wo arbeiten Sie? Im Krankenhaus? Nein, in einer Praxis. Hier ist meine Visitenkarte. Nein, in einer Praxis. Hier ist meine Visitenkarte. Und was kann ich für Sie tun? Und was kann ich für Sie tun? Ich bin müde. Ich kann und will nicht mehr arbeiten. Ich bin müde. Ich kann und will nicht mehr arbeiten.